Na, pega a radia, tem fashion, deixa dances, Anna Berns, jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bamö, da funk. Ja, das war gerade eben High Five with the Guys von Toy Dolls und hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das nicht heute der 23.09. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung und ich begrüße heute den Gast des Abends, nämlich Nils von der Punkstelle. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Hi Rudi. Tja, deine Stimme hatte ich wieder. Genau, ich bin ein bisschen heiser, es tut mir leid. Hört man jetzt gar nicht mehr. Jetzt ist es wieder da, ne? Ja. Alles gut. Dank dir. Klingt jetzt so ein bisschen vielleicht wie Martin Seliger, oder? Der hat ja auch so eine ähnliche Stimme. Ja, stimmt, ja. Nur ich halt ungesund und er gesund, ne? Oder? Wie? Er gesund und du gesund? Der redet auch gesund so, wie ich jetzt ungesund. Ach so, ja. Ja, wir haben heute ein paar Lieder rausgesucht, neue Lieder, unbekannte Lieder und Lieder, die ihr alle wahrscheinlich schon kennt. Du hast ja irgendwas mitgebracht von Die Strafe, neues von ihrem neuen Album. Genau, das kommt auch demnächst, glaube ich, raus im Oktober. Ne? Richtig, und da gibt es ein paar Konzerte, die spielen, muss man auf der Seite nachgucken. Leider noch nichts in Köln dabei, aber ich denke, früher oder später kommen die bestimmt nochmal nach Köln. Na, ist ja nicht weit, Mönchengladbach. Stimmt, kann man denn fahren. Ja, nee, also können die auch herfahren. Ja, aber die spielen tatsächlich auch in Mönchengladbach, da kann man auch, ja, kann könnte man auch anders mit hinfahren, könnte man. Ja, wo fahren wir beiden Süßen denn hin am Wochenende? Wahrscheinlich, eventuell. Ja. Wie ich auch schon versprochen habe in der Sendung, wo der Daniel da war. Autos klauen auf dem Schrottplatz oder was machen wir? Ja, ein Schrottplatz in Bonn-Boyel. und zwar, da findet das 10. Freiraumkonzert am 26. September statt und ist allerdings diesmal nur eintägig und beginnt am Samstag schon um 15 Uhr. Ja, und da spielen Loser Youth, Schwach, Bloodstains, Baby Lou und Sinzig. Also ich kenne da nicht so viele Bands von, also Bloodstains hat man glaube ich schon ein paar Mal gehört, Schwach habe ich mal in Hamburg gesehen, die waren wirklich sehr gut und Loser Joes haben wir gerade mal reingehört, die sind auch nicht verkehrt, also könnte echt ein schöner Abend werden, also allein schon die Location lohnt sich da absolut. Also Loser Youth waren hier schon so fast schon in der Sendung gewesen und also über Skype und Bloodstains waren ja auch schon in der Sendung, die kommen ja aus Aachen. Es sind auf jeden Fall zwei hervorragende Bands, Schwach habe ich leider noch nicht gesehen, aber ich bin gespannt. Ja, echt eine tolle DIY-Geschichte, irgendwie Eintritt frei, irgendwie Getränke kauft ihr am besten halt da, aber die sind auch noch preiswert irgendwie und und warm. Und warm. Nee, ich glaube, die, nee. Ja, also nee, ist alles, nee, nein, nee, nein, nee, die nee, haben nee. Auch so einen großen Kühlautomaten da, oder das stimmt gar nicht. Baby Lou scheint eine gute Nummer zu sein, wie man in diesem Vorschaubild sieht, ne? Könnte vielleicht gut werden. Mit den kurzen Hosen, darauf stehst du? Ja, genau, da stehe ich drauf. Hosen. Ja, ich fahr auf so optische Sporthosen. Auf so optische, einfache, billige Tricks fahre ich ja ab. Ja. Ja. Bloodstains sehen jetzt ein bisschen brutal aus von dem Bild. Ne? Da liegt so ein Typ am Boden und ist blutverschmiert. Ja, das ist... Gut zum Namen, ne? Ja, genau. Was heißt denn Bloodstains auf... Blut, ja. Wo ist denn hier eigentlich hier im Chat derjenige, der immer alles weiß? Der Hoshi ist nicht da. Ja, So, sowas. Das ist schlimm, ja. Auch eine Band, ja, spielen wir Loser Youth, oder? Ja. Wenn wir schon dabei sind, ja. Und es wird nämlich auch der Head, Ding sein, wie heißt es? Head? Headbanger, nee, der Headliner. Headliner, ja, genau. Diesen abends, weil die Band kommt wahrscheinlich, ne, Hamburg. Berlin ist, glaube ich, weiter weg als Hamburg, ne? Ja, von hier aus. Von Bonn, Boyle aus. Berlin, nee, keine Ahnung. Ist man nicht schneller in Hamburg? Ja, deswegen. Ja, dann spielen wir deswegen was aus Hamburg. Ja, genau. Das Lied heißt Zerstören, ist auf ihrer nagelneuen Platte Living La Vida Loca erschienen. War die Band Loser Youth. Der Rüdi ist heute nicht so richtig auf Zack, glaube ich. Ja, ne? Irgendwie muss man einen Kaffee trinken statt ein Bier, glaube ich. Irgendwie einen starken Kaffee. Ja, soll ich jetzt einfach mal das WLAN deaktivieren und gucken, was passiert? Nein, keine Experimente. Reißt dir nämlich das Stream ab. Ne? Ja. Ja, lass mal das lieber mal sein. Merkt kein Mensch, ne? Dass hier die Verbindung Pausen langsamer ist als über Ethernet. Hm? Ja. Du machst zu viele Pausen irgendwie. Zu viele Pausen, wie meinst du? Du erschreckst dich immer, oh, der Song ist zu Ende. Ja, der Song ist zu Ende, ja. Das Intro ist vorbei. Das ist das Problem, wenn man zwischen den Liedern zu viel babbelt. Ja. Sollte man einfach das Maul halten und tanzen. Ja. So wie es auch die Hörerinnen und Hörer machen. Hier darfst du fast alles. Cool. Wenn ich das erlaube. Dann tanzen wir gleich, ja, wir beide. Ja. Ich ziehe auch meine kurze Hose für dich an. Oh je. Prost. Prost. Ja. Ist es schon soweit? Sollen wir es spielen? Die Band Fickfehler aus Dortmund. Ach so, ich dachte, du wärst jetzt bei der Strafe. Ach so. Zur Strafe spielen wir jetzt Fickfehler. Ja, genau, die Strafe. Ja, die Strafe. Könnte man eigentlich die Strafe spielen, wenn wir schon was davon erzählt haben, aber wir können sie auch, wie nennt man das, teasern, triggern, einfach herauszögern. Nee, jetzt zur Stimmung mache. Fickfehler ist jetzt genau richtig. Ja, meinst du? Ja. Okay, das Lied heißt Deutschland, du Arschloch und von ihrer Platte Alarmstufe Oi, die man irgendwie sich, glaube ich, auch irgendwo runterziehen kann, umsonst ergeben, also offiziell von der Band erlaubt oder auf YouTube angucken. Dann sollten wir das alle mal schnell tun, weil Deutschland, du Arschloch ist echt schon mal ein geiler Titel irgendwie. Ja, eigentlich heißt ja Deutschland, sie Arschloch, ne? Und da bist du per Du in diesem Land. Zumindest auf Augenhöhe. Ja. Fickt euch, ihr seid Autonome, fickt euch, Deutschland, du Arschloch. kurz. Löst dich endlich auf! Löst dich endlich auf! Ja, wow. Echt ein toller Song mit viel Niveau. Aber nur zur Klarstellung, den habe ich nicht mir gewünscht, sondern das hat der Rüdi sich hier rausgesucht. Der ist mir zugespielt worden. Zugespielt worden, ja. Also ich wollte halt irgendwie niveauvolle Lieder heute spielen lassen, aber die waren im Rüdi alle zu lang irgendwie und deswegen nur kurze, niveaulose Stücke heute. Du hast nur gemeint abwärts, dann hätte ich das bestimmt über 4 Minuten lang, ne? Und das war es, also 6 Minuten lang. 6 Minuten Stücke werden hier nicht gespielt. Ja. Nein. Man kann ja schon froh sein, wenn ein Stück, was 1:30 ist, nicht irgendwie mittendrin unterbrochen wird, oder? Das mache ich dann, wenn ich eine 2-Stunden-Sendung habe, dann werde ich 6-Minuten-Stücke spielen und ganz langsam reden. Okay, ja. Meine ist eine schnelle Sendung, ne? Ja. Deswegen spielen wir jetzt ein Lied. Was jetzt passen würde zu diesem ganzen Oi-Oi-Oi-Kram, das wäre wahrscheinlich jetzt Euro, ne? Euro? Ja. Ja, die haben nämlich auch, bringen jetzt auch bald eine neue Platte raus, nämlich auf Rookie Records. Und da auf fand Rookie ich. Rookie Records, ehrlich? Ja, auf Rookie Records. Das ist das erste Album von Euro oder? Auf Rookie Records, oder? Oder auf Rookie Records. Nee, auf das jeden Fall habe ich von denen. Nee, das kann sein, dass ich da vielleicht mal was verwechselt habe. Weil nämlich, der macht ja auch für andere, macht er da Werbung, ne? Da gebe ich das hier einfach mal ein. Der Jürgen macht Werbung für andere. Für andere Labels, ja. Und ich gehe dann immer davon aus, dass es sein Label ist. Da gucken wir jetzt mal. Geben wir Euro ein. So, Rookie Promotion. Ne? Tatsächlich, da kommt was. Ja, Rookie Promotion. Hier, ne? Euro. Wir freuen uns, das neue Euro-Album Meteoriten in der großen Idee ankündigen zu dürfen. Ich gehe mal davon aus, kommt auf Rookie Records raus. Ja, ja, das klar, sieht wirklich ne? so aus. Sieht so aus, ne? Ja. Wenn nicht, haben sie irgendwas falsch gemacht in ihrem Dings da, ne? Sagen Sie mal selbst, klingt das nicht lustig? Euro sind nur aus Versehen so gut geworden. Heilfroh, dass sich diese Alben in der Arme nach 2 offiziellen Alben, 9 7 Inches und 2 Compilation längst verselbstständigt hat. Wurde nun eine weitere tolle Platte in Gregor Hennings Studio Nord unter der Leitung von Peter Dillon produziert. Ja, ich schlaf gleich ein. Wir hören jetzt einfach mal das Lied Baumarkt. Meine letzte Information war, das ist eine Düsseldorfer Band. Ja, das habe ich, glaube ich, auch. Also, vielleicht auch hätte, ich das, kommt, vielleicht ne? hätte man das E-Mail zu Ende lesen sollen. Tischlerei Lischinski, keine Ahnung, da gibt es irgendwo so einen Laden oder wo die herkommen. Ich bin übrigens sehr irritiert. Tischlerei Lischinski, das ist eine Band. Haben die irgendwas mit Euro zu tun? Oder? Ich schlecht vorbereitet. Ganz neu, ja. Vielleicht hätte man doch dieses Promotion-E-Mail nochmal zu Ende lesen sollen. Es ist zu spät. Ja, lass uns einfach ein paar Gerüchte verbreiten irgendwie. Also ich habe mal gehört, oder ich bin mir jetzt irritiert, dass die irgendwie ein Album rausbringen. Ich dachte irgendwie, die hätten eine Babypause oder sowas haben gerade. Oder das würde natürlich... Euro. Euro, ja. Babypause. Ja, scheinbar nicht. Ja, kann man ja alles beide gleichzeitig, ne? Ja, oder Kinder sind da und dann werden die. Und dann bauen sie ein Haus. Ja, ja. Dann hat man da Zeit für eine Band, scheinbar schon, ne? Ja. Man lässt bauen. Ja. So geht das heute. Mhm. Ja, ja, ganz anderer Euro als oder Eu als eben was. Also ich hätte es tatsächlich gar nicht erkannt, irgendwie das Stück, dass das von Euro ist. Dabei ja, die früher, alten Platten von den früher war es ja irgendwie so Jens Rachut für Arme, ne? Hab immer behauptet. Oh, das ist aber schlimme böse Zungen behauptet, ich nie. Ich würde es nie behaupten, Aber es gab böse Zungen, die haben das behauptet. Das wäre so Jens Rachut Band für Arme, aber es klingt jetzt ganz anders. Ja, also ich fand die alten Sachen immer klasse irgendwie und wenn die irgendwann mal wieder irgendwo live spielen. Das war dann mit Mofa nach Italien und so, ne? War ja, ja genau, ja. Richtig. Ja. Ja. Ja. Doch, ja. Gute Band. Ja. Ja, am Mittwoch, also jetzt im Moment, wenn ihr die Sendung hört bei Bermudafunk, da spielen im Moment gerade Los Fastidios. Ja. Die sind offensichtlich wieder auf Tour. Eine Band, die, glaube ich, schon so ihre 30 Jahre auf dem Buckel hat. Bestimmt, ne? Ja. Und schönerweise spielen die auch echt dann immer in kleinen, sympathischen Läden. Und auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass da irgendwann mal das Underground füllen oder so. Aber man kann froh sein, dass sie diesmal scheinbar gesund sind. Ich glaube, irgendwann sind sie mal krank gewesen. Da mussten sie ihre Tour irgendwie absagen. Aber ihr Stammpublikum, das stirbt halt auch langsam aus, ne? Aber das ist dann das Stammpublikum von denen. Ja, die halt genauso alt sind wie die Band selbst. Ja, und das heißt immer, Los Fastidios kommen aus Italien, aber es ist tatsächlich so, die kommen wirklich, die Bandmitglieder kommen wirklich aus Gesamtitalien. So ungefähr. Macht das einen Unterschied? Oder? So ungefähr, ja, nee, also die kommen jetzt, das sind keine Süditaliener oder Norditaliener oder sonst irgendwas, sondern die kommen wirklich aus allen Ecken und Enden zusammen und spielen dann gemeinsam. Das ist wahrscheinlich Proben genauso wie zum Beispiel auch Steakknife oder Spermbirds, wo ja auch die Bandmitglieder aus allen Teilen der Republik kommen und sich dann einmal im Monat zum Saufen treffen und ein paar neue Lieder einspielen. Ja, spielen wir mal was von, für die Leute, die jetzt nicht auf dem Konzert sind, spielen wir jetzt ein Lied von Los Fastidios, ihr Hit, den du selber nicht gekannt hast. Ne? Hast du nicht gekannt? Ja, ich habe die ein paar Mal gesehen, habe auch Alben von denen, aber jetzt dieser Song, wo du meinst, das wäre der absolute Überhit? Oder Fiumi so? Di Parole ist absoluter Überhit. Aber von denen ist tatsächlich fast jeder Song gut, oder? Naja. Doch. Also ja, ich bin halt nicht so ein Fußballfan und wir sind ja schon so Antifa-Fußball-Hooligan-Typen. Ne? Und deshalb versuche ich immer irgendwie, obwohl Fiumi Di Parole könnte natürlich auch ein Fußballlied sein, aber solange das Wort Fußball und Hooligan nicht drin vorkommt, dann ist es für mich kein Fußballlied. Aber die positionieren sich echt sehr klar gegen Nazis und sind von daher wirklich sehr, sehr sympathisch. Der Nils hat irgendwie auf der Punkstelle einen Song von denen gepostet. Ja, ist auch eine Skinhead-Band, ne? Muss man dazu sagen. Ne? Ja. Und der Sänger ist, glaube ich, Veganer und sowas. Ne? Und Tierrechte ist auch ein Thema bei denen ganz groß. Ja, aber muss man vorsichtig sein, wenn man sich zu dem bekennt, ne? Dann bekommt man schnell von Nazis Ärger. Von was? Von Rechten. Von wie? Der Nils hatte das irgendwie auf der Punkstelle gepostet von denen und dann war direkt irgendwie so ein blöder Nazi-Kommentar irgendwie, der hat dann irgendwie aus dem Kategorie C gepostet, irgendwie scheiß Antifa und bla bla bla. Das kommt wohl, das was die bei denen nicht gut an. Ja, das ist aber gut so. Wir müssen mal so Farbe bekennen. Ne? Eben, richtig, Farbe bekennen. Ja. Gerade jo. In Zeiten, wo Hogesa wieder marschieren möchte. Parole! ma con chi credete di avere a che fare? Calci culo e pedalare. Di parole, parole, parole, ci avete mordito, presciati, storditi, fiumi di parole, mare di promesse, da quelle poltrone sono sempre le stesse. Fiumi di parole, fiumi di parole, fiumi di parole, fiumi di parole, fiumi di parole, mare di promesse, da quelle poltrone sono sempre le stesse. Minchiate che vomitate, minchiate che vomitate, minchiate che vomitate. Fiumi di parole. Ich hätte jetzt gehofft, dass der Hoshi im Online-Chat jetzt hier in der Online-Redaktion irgendwie jetzt versucht, irgendwie während das Lied läuft, den Namen zu übersetzen. Aber man kann sich auf sein Personal heute nicht mehr verlassen. Muss ich das alles selbst machen? Also der Song ist bestimmt ein Hit, aber ich glaube, ein Hit zeichnet sich dadurch ja auch aus, dass man dann irgendwie schön mitsingen kann. Und das ist bei diesem Song das ein bisschen aufgrund der Fremdsprache ein bisschen schwierig, oder? Ja. Sag mal, du bist kein Typ, der irgendwie mitsingt bei Bands, ne? Ja, ich singe auf englische Lieder mit und ich weiß nicht, was es bedeutet. Kann man da mal vielleicht mal Übersetzung? Flut an Worten. Flut von Worten heißt Fiumi die Parole. So, wo du jetzt hier das Übersetzerprogramm geöffnet hast, mach doch mal, gib mal Bloodstains ein. Wir wollten noch gucken, was. Ach so. Vielleicht nur Stains. Aber ich hab's ja mal gewusst, ne? Als ich die Band hier zu Gast hatte. Vielleicht mit 2 O? Yes, natürlich mit 2 O. Blutflecken, oh Mann, Stains, Mensch. Flecken. Ja, hätte man drauf kommen können. Hätte man drauf kommen können, ne? Ja. Ist die Aufregung wahrscheinlich. Ja, normalerweise hätte man das sofort gewusst. Ja. Ja, wie sieht's aus? Sollen wir jetzt langsam mal dein Lieblingslied spielen von deiner Lieblingsband aus deinem Lieblingskaff Mönchengladbach? Ja, spielen wir mal die Strafe und ja. Also. Ich glaube, über die Strafe muss man ja nicht viel sagen. Doch, so, doch, doch. Genau in dem Moment musst du eigentlich viel drüber sagen. Drei sehr musikalische Leute irgendwie. Ja. Sehr sympathische. Letzten finde ich den Kai, aber die anderen beiden irgendwie, die waren ja irgendwie mal bei 10 Jahre Punkstellung dabei. War wirklich eine der sympathischsten Bands irgendwie, weil die hatten einfach so eine große Spielfreude, denen ging es gar nicht ums Geld und so. Und die machen wirklich saugeile Musik, die werden ja immer direkt mit AR80 verglichen und so. Geht natürlich in die Richtung, das werdet ihr auch gleich hören, aber es ist wirklich trotzdem eine sehr eigenständige Band und sind echt total lustig und gut drauf und ja. Geht mal auf denen ihre Seite und guckt an, was sie für lustige Videos machen. Ja, es lohnt sich. Also das sind Leute mit Humor. Die sind ja sehr, sehr humorvoll. Und ich hatte auch mal ein Interview irgendwie in meinen Anfangszeiten als Pogo-Radio-Moderator mit denen irgendwie in den 2000ern. Und unvergessen, ich muss es mal ausgraben, aus dem Keller holen. Ja, aber ich glaube, die haben es halt auch nicht nötig, irgendwie dann wirklich irgendwelche Platten rauszubringen oder so. Das machen die wirklich rein hobbymäßig. Ich glaube, der Sänger, der Thorsten, der ist, glaube ich, irgendwie auch im Fernsehen irgendwie der Beschäftigten. Sieht man irgendwie mal so Fußballsendungen. Da werden ihn wahrscheinlich mehr Leute erkennen als über die Strafe. Aber wir spielen mal jetzt in den Song rein. Der heißt N-O-T oder Not oder haben wir noch nicht genau rausbekommen. Ja, oder Not. Not. Von dem neuen Album Crunk. Was ist falsch? Eine Karte, eine Grenze, die uns teilt. Gestern noch Freunde, heute Feind. Anscheinend ist es wieder Zeit. Und es ist eine neue Geschichte. Thank you. ich habe keine Hoffnung mehr. Es wird wohl immer so sein. Und es ist wohl doch zu schwer. Und die Chance sehr klein, dass wir aus der Lernen uns verstehen. Wir sind wohl nicht bereit, einen Weg nicht abzusehen. Alles seltene Schwäches unter Menschen ohne Wohl. Und ich höre die Sirenen und mach mich wach, wenn ich kann. Und doch ist es keine Frage, ob, sondern wann. Fehler und Fehler und Fehler und Fehler und die Angst, sie bleibt. Und die allergrößte Dummheit ist ein Fehler. Verständnis bleibt nur ein Traum. Wollen wir etwas ändern an der Situation? Oder sind wir so zufrieden? Wer weiß das schon? Und sie gehorchen und nehmen die Waffen zur Hand für König Rom und Vaterland. Eine Wahrheit, Widerspruch, dass jeder sie beansprucht, ist ein Fluch. Und Geschichte wiederholt sich, nicht zum letzten Mal, sind 6 Milliarden Menschen einfach nur eine Zahl. Und wir sind eine Geschichte, und in ganz vielen Jahren kann man vielleicht erklären, dass wir mal Menschen waren. Ich habe keine Hoffnung mehr, es wird wohl immer so sein. Uns zu töten fällt uns niemals schwer, uns nicht allein. Unser Leben ist doch nur geborgt, wir sind wohl nicht bereit, um endlich damit aufzuhören. Fehlt uns wohl einfach Zeit. Ja. Fällt mir ein, Harry holt einen Spaten, oder wie war das? Henry. Henry mit dem Spaten. Ja, ja. Sehr melancholisch, ne? Aber passend jetzt zu der dunklen Jahreszeit. Die bald anbricht, ja. Und in dieser dunklen Jahreszeit, am 25. September nämlich, da erscheint auch das neue Album von Steak Knife. Oh, Steak Knife. Auch, das auch ist eine... doch die Band von Lee Hollis, oder? Ja, das ist die Band von Lee Hollis. Die Band ist Bam Birds, ne? Aber Steak Knife kommt direkt dahinter. Ja, also seine Zweitband. Ja, oder sein, das sagt, oh, das ist aber gemein, glaube ich, für Steak Knife. Es gab aber noch Too Bad, oder wie hieß die Band, die er noch gehabt ja, hat? Ja, und was gab es denn da noch? Angry ja. Samoans? Nee. Angry Samoans, oder doch, da gab es so eine Angry Band. Samoans oder sowas. Ja, da hat er auch mitgemacht. Genau. Ja, ist auch so ein, ja. Ja, auf jeden Fall Steak Knife. One-Eyed Bomb. Dieses Album erscheint am 25. September auf Rugi Records und ist hier ein ganz kurzes Titellied, das ich hier euch vorstellen möchte. Mir hat es nicht so gefallen beim ersten Anhören. Mal gucken, ob mir es beim zweiten Anhören gefällt. Ich bin echt voll gespannt. Ich freue mich da voll drauf und ich werde das blind kaufen, das Album. So ein bisschen, das Steak ist ein bisschen abgehangen. Ladies and gentlemen. So, und was sagt das Experte dazu? Ja, ich würde sagen, ein Song auf den Punkt durchgebraten, oder? Also vielleicht nichts für Vegetarier, aber sehr lecker klingt das. Ich freue mich auf das Album. Das ist deine Musik? Ja, auf jeden Fall. Ohne Scheiß. Also ich habe seit dem ersten Album bin ich großer Fan von der Band und ich glaube, mein erstes Konzert war irgendwie im Bla in Bonn, wo ich die gesehen habe und ich verfolge die. Also wenn die irgendwie in der Gegend spielen, gehe ich irgendwie hin, immer echt, wie sagt man, ein... Orgasmus? Guck mich an. Ja, wegen mir Orgasmus, ja. Ja, das ist ein großer, langer Orgasmus. Ja, schön. Ja, schönes Kompliment an die Band. Ja. Ja, es ist halt, ja, ja, vielleicht klingen die anderen Lieder anders. Das ist halt jetzt ein kurzes Lied. Ja, aber es ist gut, dass sie immer wieder neue Sachen rausbringen, weil man kann ja dann irgendwann die alten Hits oder so dann auch nicht mehr hören oder wenn die zu häufig gespielt werden, da so eine Band muss sich auch weiterentwickeln und ich glaube, jedes Steakknife-Album war bisher immer ein bisschen anders und jetzt, keine Ahnung, muss man schon sagen, irgendwie mit 59 Sekunden, echt ein kurzer, knapper Song, ich bin mal gespannt, ob die anderen Lieder genauso klingen werden, ob das ganze Album so in der Art ist. Ja, können wir alle mal gespannt sein. Was habe ich hier noch im Marschgepäck hier, Screamer Ballerina. Ist das jetzt die Band aus London? Ja, das ist die Band aus London. Genau. Haben die mir auch das Cover dazu geschickt? Nee. Nee, ich glaube, das kam per E-Mail hier an. Einfach so, ganz nackt. Da habe ich echt enttäuscht. Der Rüde bekommt immer noch alles hier als MP3 zugeschickt. Sonst komme ich immer jedes Quartal hier hin und hole mir die CDs ab. Hast du CDs für mich? Ja, bitteschön. Und noch original verschweißt. Jetzt drücke ich noch original verschweißt. Naja, so ist das original verschweißt? Nee, ich glaube, die Verpackung habe ich schon aufgerissen. Bunt ist besser? Ja? Das ist ein Sampler? Nee. Ja. Hier, der Hosche schreibt: Hier, die Online-Redaktion ist back. Die Angry Simmons hatten zwar mal einen Song, der Steakknife hieß, aber Lee Hollis gehörte nie zum Line-Up, beziehungsweise zur Besetzung. Ja, wir reden ja auch gar nicht von Angry Simmons. Angry Simons oder muss ja, man oder Simones oder sowas. Ja, oder Salmonellen oder sowas, ne? Angry Simmons. Bitte, Hoshi, recherchiere nochmal im Internet und das kriegst du raus. Auf jeden Fall kann man schon davon ausgehen, dass es gibt ja auch diese Tradition, dass man von seiner Lieblingsband den Bandnamen von einem Titel von der Band nimmt. Ne? Ja, das zum Beispiel wiederum wusste ich wirklich bei nicht. Bei Bloodstains zum Beispiel, ne? Ist auch ein bekanntes Lied von Blut und Eisen. Nein. Mensch, von wem ist ein Bloodstains? Von welchem muss ich hier wieder alles selber machen? Du meinst Plastic Bomb. Bloodstains. Gibt es von Youth of Today und gibt es von. Warte mal, wir machen hier mal Name. Bloodstains. Agent Orange. Das lag mir auf der Zunge. Das ist kein Deutschpunk, kenne ich nicht. Nein, die. Ja, klar, es gibt auch außerhalb der Lande, der Bundesgrenzen gibt es Musik und Menschen und Lieder. Und von wem ist der Song Plastic Bomb? Gibt es auf jeden Fall, bestimmt. Ja. Auf der Plastic Bomb CD. In Masse. So, was habe ich dir jetzt hier geschenkt? Pommes oder Pizza? Ja, werde ich mir zu Hause anhören. Habe ich noch nie reingehört. Ja. Aber ich werde es dir geben und wenn dir es gefällt, dann bringst du das nächste Mal mit. Ich bin auch der einzige Kölner, glaube ich, der noch CDs sammelt. Ja, und dann, ist ja sehr am Aussterben, ne? Ja. Muss man eigentlich unterstützen, ne? Solange es noch Erdöl gibt, muss man CDs unterstützen. Ja. Ist auch hier die diese Zettel sind dabei, ne? Da kann man dann lesen, was die Band sich dabei gedacht hat, ne? Ja, ist so ein Logo drauf. Ja, die eine GEMA, Band heißt Abbruch. GEMA kacken, steht hier. Ja. Also wahrscheinlich nicht bei der GEMA. Ist eigentlich eine sympathische Angelegenheit, ne? Ja. Ist nicht so, dass es scheiße ist, aber es ist, ich denke mal. Also bei mir sind sie gut aufgehoben. Bei dir sind sie gut aufgehoben und wenn sie wirklich anhörenswert sind, dann bitte nächstes Mal vorbeibringen. Hier, Poison Ivy ist das Lied Plastic Bomb. Der Hoshi wieder hier, ne? Ja. Der Mann. Ich habe mal überlegt, wie ich den Hoshi in die Sendung kriegen könnte. Ich mache hier einfach so eine Art Hungerstreik, bloß auf Radioebene. Ich höre so lange auf zu senden, bis der Hoshi vor der Tür steht. Das wäre echt mal eine Idee. Ja? Hoshi, kannst du mal ein Bild von dir irgendwie posten? Irgendwie das braucht er doch gar nicht. Also, wenn er eine Radiofresse hat, das ist ja egal, ne? Ja, aber ja. Ja, stimmt, du lässt hier jeden rein, sonst würde der andere nicht hier, ja. Ja. Oder so, ja. Nee, es war ein Spaß. Da kommt ihr dies vor. Ja? Okay, und Lee Hollis war eigentlich bei den Angry Simons. Angry Simons, ja. Er hat's recherchiert. Ja, es ist schon geil hier. Mit diesem Roger. Der macht das schon gut, seinen Job. Das war wahrscheinlich nur eine Coverband von Angry Simons. Ja, habe ich hier noch neue Lieder am Start hier? Ich weiß es gar nicht. Weiß doch kein Mensch. Du musst es einfach als neu verkaufen. Als neu verkaufen, meinst du? Ja. Von Chefdenker hast du, glaube ich, einen ganz neuen Song, kein Mensch gehört hat. Aber das wäre zum Beispiel auch, das, wenn wir jetzt schon hier in The Screamer Ballerina haben wir schon gespielt, ne? Ja, haben wir gerade gespielt. Auf jeden Fall. Ich habe irgendwie nicht zugehört. Lucky Malice, eine Band, oder Malice, keine Ahnung, Lucky Malice. Malische, kommen aus Norwegen, eins der reichsten Länder der Welt. Oder das reichste? Ich weiß Norwegen ist reich, ja, die haben ein paar. Die sind super reich, ja. Ja. Ja. Da gehen nur die ganzen Wirtschaftsflüchtlinge aus Deutschland hin. Jetzt fällt mir eigentlich ein, ich kenne jemanden, der in Norwegen wohnt, der hat von Bluthusten, der ist da irgendwie ausgewandert und also dem geht's ja gut da oben. Von daher denke ich irgendwie, das Land kann da nicht so arm sein. Das nächste Mal bringe ich ein Lied von dem mit. Ja, und das Lied heißt auch so wie dein Freund, nämlich Dead. Ja, das passt ja hervorragend. So, der Nils hat mich jetzt geradezu überredet, die CD zu ein Lied von dieser CD zu spielen, die ich ihm gerade geschenkt habe. Also, das hat mich echt neugierig gemacht. Von der Band Abbruch? Was wolltest du denn da? Von der Platte Bunt ist besser. Weil da nämlich Posaune, Trompete und sowas dabei ist und Klavier und Geige und Schlagzeug, Gitarre und Akkordeon und Klarinette. Steht das dabei, auf welchem Song das ist? Nee, oder? Steht nicht dabei. Ne? Wahrscheinlich nur auf einem, aber wir haben jetzt den falschen Song ausgesucht. Wir spielen jetzt einfach mal Lied Nummer 6. Das heißt Resistanz. Sollen wir spielen? Ja. Jetzt das, hier im Radio also, live? Ja, bitte. Ohne jemand vorher reingehört zu haben. Das geht Scheiße, in die Hose. Ey, wir sind so freche Typen. Ja. La, la, la, la. Er kann nichts weiter tun. Niemand ist dir entkommen. Gleich springen sie ihn um. Und er steigt aus dem Graben und er singt sein Lieblingslied. Und er steigt aus dem Graben und er tanzt mitten im Krieg. Und er tanzt auf dem Schlachtfeld und er tanzt, wie es ihm gefällt. Und er tanzt auf dem Schlachtfeld, als er allein auf der Welt. Und er ausgeblendet hier. So, fertig. Ja, also schlecht abgemischt. Man konnte die Geige irgendwie nicht raushören. Ich habe auch kein Klavier gehört. Trompete kam auch nicht so richtig raus. Posaune und Banjo. Ja, vielleicht kennen die auch nur Leute, die solche Instrumente spielen können. Nein. Auf jeden Fall, das war die Band Abbruch, die auf jeden Fall auch ihre Fans hat. Und jetzt hat sie einen neuen Fan, nämlich den Nils von der Punkstelle. Ja, Songs zum Abbrechen. Ja, genau. Passt ja wieder, ne? Ja. Ja, der Hoshi will wieder, dass ich irgendwie hier Lieber Tod als Sklave spiele von der Band Chor. Hoshi, lieber Hoshi, du kannst gerne mal in die Sendung kommen und da kannst du gerne deine Lieblingslieder hier vorstellen. Aber so hintenrum hier, hinter die... Ich dachte, du machst jetzt echt Chor. Hör mal, das wäre aber nett gewesen. Ja, wäre nett gewesen. Ja, weil du hast das schon danach gesucht irgendwie. Ja, ich hab das in den Link angeklickt. Ach so, wenn er okay. Der mir, weil Chor online. Sind wirklich eine sympathische Band. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn die, glaube ich, AZ-Verbot haben oder dürfen, glaube ich, stimmt keinen Läden nicht. Mehr spielen. Nee, nicht. Stimmt nicht. Das ist totaler Quatsch. Das ist totaler Quatsch, weil ich habe ja Bundstadt Braun oder sowas, ne, war ich ja mit Supernichts in Dortmund auf so einem Fest, ne, Festival, und da haben auch Chor als Hauptact gespielt. Und das hat wer veranstaltet? Bundstadt Braun e.V., keine Ahnung. Antifa e.V. oder so haben das veranstaltet. Ja, Antifa ist kein AZ, ne? Ja, auf jeden Fall haben da Chor gespielt und die waren sehr hervorragend. Und sind sehr sympathische Ossis. Ja, der Oschi ist lustig, aber das versteht keiner, das kann ich nicht vorlesen. Bluthusten covern als Dead Kennedys Songs von Dead Kennedys. Bluthusten, soll eine Kölner Band sein, ne? Genau, ja. Die waren damals hier sehr bekannt irgendwie. Das war jetzt nicht so richtig Deutschpunk, sondern ging mehr so in die Hardcore-Schiene, irgendwie schon ein bisschen härter irgendwie. Haben ein paar Platten rausgebracht, so bei Nix Gut und so. Das hieß aber nicht, dass sie nicht gut wären, sondern... Ja, bei Nix Gut konnte ja jeder, ne? ja, ich glaube zwei Loot und so. Es gab ja ein paar Kölner Bands, die da Sachen rausgebracht haben. Ja, das wäre, wenn ich bei Drei auf dem Baum war und Geld sparen wollte, der war bei Nix Gut gut aufgehoben. Scheinbar haben die alles gerne rausgebracht. Aber das heißt ja nicht, dass die noch Mist rausgebracht haben. Nee, also, zum Beispiel deine Fliehenden Stürme, die du ja auch so abfeierst, die sind auch schon erschienen, ne? Echt? Ja, was überhaupt nicht passt, ne? Nicht so irgendwie Sturmhöhe, ein eigenes Label irgendwie. Ja, aber da, ich meine, die haben halt damals in den 2000ern war das, glaube ich, hatten die halt so eine Zeit, wo sie halt CDs geschissen haben. Ja, und da war auch irgendwie abzusehen, dass die CD keine Zukunft mehr hat, weil du konntest da für 3 Euro eine neue CD, die frisch auf dem Markt ist, kaufen, mit allem drum und dran. Und was normalerweise eigentlich Einkaufspreis ist. Ja, ich glaube, irgendwie ist gut. Hatten dann wahrscheinlich auch irgendwie Probleme damit. Die haben irgendwie dann von, wie war das? Nee, die hatten keine Probleme. Doch, du kannst es ruhig erzählen. Die hatten dann Probleme, weil sie dann Merch gemacht haben für die Band Freiwild. Und zu dumm waren, das einzusehen, dass es vielleicht scheiße ist. Ich habe es ehrlich gesagt aber nicht verstanden, weil die ja auch irgendwie doch klar irgendwie antifaschistisch und so mal waren. Ja, klar. Aber sie waren halt auch noch so blöd und haben noch ein Plastikbomben-Interview gegeben, wo sie sich versucht haben, irgendwie rauszureden, weil sie ja Behinderte einstellen, darf man ja nicht sagen, die dann sonst ihren Arbeitsplatz verloren hätten. Ja, das war ja, also das war halt, wie nennt man das, marketingtechnisch war das halt ein Schuss absolut ins Knie. Ja. Also solche Bands wie Freiwild interessieren mich eigentlich überhaupt gar nicht. Ich finde es immer schade irgendwie, dass da viel zu viel über die diskutiert wird. Irgendwie nur letztens irgendwie mitbekommen, das ist aber auch schon wieder ein paar Wochen oder Monate her, dass irgendwie Freiwild sich irgendwie nochmal klar gegen irgendwie ihre eigenen Fans oder gegen Rechte irgendwie distanziert haben. Das ist zum Beispiel marketingtechnisch ein guter Schachzug. Sind sie ja keine besseren Menschen oder sind deswegen muss man sie nicht hören oder so, aber sollen sie sich ruhig irgendwie dann untereinander irgendwie alle bekriegen irgendwie, weil Pro Köln macht das ja nicht anders mit Pro NRW und so, da habe ich nichts gegen. Ist natürlich, untereinander anfeinden. Ist natürlich dann, für unser eins schön, Popcorn raus und zugucken, ne? Genau. Wie die Kommentare sich häufen. Das hat Unterhaltung, genau. Ja. Genauso wie, wie Force Attack oder so. Ja, Force Attack, sehr schön. So. Doch auch Force stark Attack spaltet. 2016. Kann man das machen, kann man das nicht machen oder so, ja. Aber es scheint jetzt ja echt irgendwie zwei sehr engagierte Initiatoren dazu geben, die das irgendwie übernehmen. Ja. Und ich denke, irgendwie eine große Gruppe aus Köln wird da bestimmt hinfahren. Da bist du sicherlich auch dabei. Und Pogo Radio ist auch live dabei. Ja. Wir streamen das sozusagen live mit Ton und Bild. Ja. Vom Festival aus. ja. direkt. Also was mir einfach gefällt, das ist diese ja. neue Transparenz irgendwie, diese neue Politik, dass sie einfach irgendwie immer genau zeigen irgendwie, ja, wie sie das halt organisieren und so. Ja. Und dass sie auch schon die ersten Bands haben, irgendwie überflüssig oder... Ich werde auch auf der Bühne stehen und die, was es noch nie gab beim Forsetec, ich werde die einzelnen Bands dann anmoderieren. So Dieter Thomas Heck-mäßig, ja. Das ist natürlich wirklich ein besonderer Job irgendwie, ja. ja. Also ich werde eigentlich nur besoffen in der Ecke liegen, aber das machen die anderen wahrscheinlich genauso. Von daher irgendwie wird das bestimmt eine ganz tolle Geschichte werden. Ja, am Schwäbischen Meer, Bodensee. Nee, das Vielleicht. Ist doch ein Rostock, hör mal. Nee. Oder wie irgendein Rostock. Das wird ja verschoben. Echt, das habe ich noch nicht mitbekommen. Ja. Ach, verdammt. Ja, aber ich will hier nicht zu viel verraten. Ach, du mit deinem scheiß Insiderwissen. Ja. Wenn wir jetzt hier schon bei Neuigkeiten sind, neuen Bands und alles ist neu und alles ist toll und da könnten wir doch mal ein Lied spielen von Club Déjà-vu. Das sind nämlich auch die Initiatoren vom Force Attack 2016. Ach, das ist ja was für ein Zufall, dass du die in der Liste hast. Aber das heißt ja nicht, dass sie deswegen auch gute Musik machen, oder? Nee. Außerdem haben wir gar nicht mehr viel Zeit. Guck schon mal auf die Uhr. Ja. Es ist jetzt nur noch Hits, hör mal. Ja. In 11 Minuten ist die Sendung vorbei. Da müssen wir ganz schnell auf die Tube drücken. Ich würde mal sagen, wir spielen was aus, wo sind diese, ich mag ja keine Bands, wo der Name Wolf drin vorkommt. Aber was ist denn hier los? Die kommen aus Austin, Texas. Das ist auch neu und weil es noch neu ist und nicht abgehangen, deshalb lasse ich es jetzt mal laufen. The Ghost Wolves. Attack, Attack, Attack von ihrer nagelneuen Platte Man, Woman and Beast. Ghost Wolves aus Austin, Texas. Ja, wir haben uns jetzt noch unterhalten über das neue Force Attack 2016, wie das wohl werden wird und wer den Merch übernehmen wird. Nämlich Punkstelle hat sich auch schon irgendwie die Rechte gekauft für T-Shirts. Ja, aber ich will nur diese T-Shirts drücken, nicht mit, mit dieser Möwe drauf, sondern mit dem Kanarienvogel drauf. Ja, so ist ja auch das Motiv. Ja. ja. Ich war heute mit dem Rudi wetten. Ich sag dir, es werden zwei Force Attacks stattfinden. Eins in Rostock wahrscheinlich und das andere dann irgendwo. Wo war das da? Bei dir? Da ja, möge der Stärkere gewinnen. Ja. Ja, zwei Force Attacks. Ja, oder drei. Machen wir auch noch eins. Ja, also, ja, stimmt, das wäre eigentlich noch cooler. Wenn es uns gut gefällt, da in diesem, da auf diesem Schrottplatz da am Samstag, wo wir hingehen wollen, dann vielleicht machen wir da eins. Na, das oder mehrere. Ist zwar ein Schrottplatz, aber es hat zu viel Niveau, also ja. Da wird sicherlich kein Force Attack stattfinden. Wo wäre denn ein niveauloser Laden, wo man, in der Live Music Hall könnte man das, glaube ich, gut machen irgendwie, ne? So ein Force Attack. Bevor sie abgerissen, oder nachdem sie abgerissen worden ist. Wird die auch abgerissen? Ich hoffe es. Alles platt gemacht. Alles platt gemacht, ist richtig, ja. So, ja. Ja. Am Ende alles nur noch Schutt und Asche und da wird nur noch das Sonic Ballroom stehen. Ja. Dass der Sonic Ballroom viele Parkplätze hat. Ja. Auf dem man Bier saufen kann. Ja, wie sieht's aus, Monsieur? Was soll man noch spielen? Oder soll man noch ein bisschen uns unterhalten? Ja. Gibt's noch irgendwelche paar Neuigkeiten? Ja, Du bist immer am Puls der Zeit. der andere Nils, der vertust du dich gerade. Ich bin ja immer, ja, ich bekomme immer nichts auf die Kette irgendwie. Eigentlich sollte ja der andere Nils heute hier kommen, aber der hat irgendwie was zu tun, ne? Ja, aber wieder irgendwelche Dates. Eigentlich sollte Benno Fürmann heute kommen, ne? Oder wie war das? Nein. <Nee. lacht> ich habe heute keine Dates, deswegen bin ich hier. Ja. Und je mehr ich trinke, desto besser wird doch meine Stimme hier auch. Ja, genau. Komm, ja, wir spielen noch was Schönes, was Schönes, Kurzes, nämlich von Atomaren Übermenschen, der Atomaren Übermenschen. Das ist jetzt nicht nagelneu, aber bei mir vor der Tür. So, Nils, es ist vorbei. Die Sendung ist vorbei. Sag doch noch mal ein paar Sätze zu atomaren Übermenschen. Was sind das für Leute, die da mitspielen? Weil ich glaube, die kennt nicht unbedingt jeder. Ja, Name-Dropping jetzt oder was? Der Föhn nämlich zum Beispiel ist dabei gewesen bei dem Lied, glaube ich. Und, der spielt noch wo? Bei welchen Bands? Der ist doch der Veranstalter von dem Bierschinken-Scheiß. Ah, ja. Okay. Und Dirk Holz, glaube ich, war auch dabei. Und ich glaube, der ist sogar am Gesang. Und Dominik von Chefdenker, der Kollege. Okay. Ist, glaube ich, auch dabei. Oder ich habe alles nur geträumt und es stimmt nicht. Kann auch sein. Ja, Rüdi, was hast du noch für Unwahrheiten für uns? Noch ein paar Gerüchte hier am Ende raushauen. Ja, hier, der Hoshi hat es bestätigt, der Kollege ist dabei, ja. Ah. Ja. Das war wieder Pogoradio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 23.09. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei meinem wunderbaren Gast, der hier spontan eingesprungen ist, weil ich hatte wirklich bis vor ein paar Minuten noch keinen Gast. Echt? Du hast mir gestern Bescheid gesagt, dass ich kommen soll. Gestern war es, ja. Ach so, ja. Okay, gestern. Aber gestern spät, ja. Wo ich noch gar nicht wusste, ja, ob genau. Ich überhaupt lebendig hier hinkomme. Ja. Ja, dann macht's mal gut. Bis nächste Woche. Da habe ich immer noch keinen Gast für nächste Woche. Mal schauen, wer es passiert. Der Hoshi kommt. Der Hoshi, ja. Nee, ich glaube, der will nicht. Zugesagt. Nee, der will nicht. Ich glaube, das wird ein Running Gag. Wo wohnt denn der Hoshi überhaupt? Der wohnt, glaube ich, in Kalk. Ja, das ist nicht so weit weg. Glaube ich, ja. Ja, macht's gut und bis nächste Woche. Das war's wieder. Tschüss. Ciao, spielen wir noch was Schönes? Spielen wir Youth Avoiders, ne? Ein alter Klassiker. Frage Nils, bist du auch Reporter bei Ramtata? Nee, ist er nicht. Tschüss. War ich. Warst du, ja? Ja. Wie, warst du? Bei Ramtata. Ja? Ja. Nee. Ja. Ach so, jetzt sind wir noch auf Sendung? Ja, ja, ja. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, Ramtata, das ist das Online-Fanzine vom Dead gewesen, von Bluetoothen. Und da habe ich eine Zeit lang tatsächlich auch mitgeschrieben und mitgemacht. Aber Ramtata war über die Konkurrenz von Punkstelle. Das war so, heute geht es ja Punkstelle gegen Pogo Radio. Früher war es halt Punkstelle gegen Ramtata. Man muss sich immer neue Feinde suchen irgendwie, ja, ne? Genau. Ja, also. Wenn man schon keine hat, muss man welche erfinden. Ja. Ja, Youth Avoiders mit Affliction.